In Bonn, am Abend der Bundestagswahl, begegnete sie Peter Zettel zum ersten Mal. Enttäuscht, Frau Burger? Er stand neben ihr, wie sie, mit einer Schulter an die Säule gelehnt und sah in die Menge. Sie haben verdammt hart gearbeitet dafür, oder? Nicht mehr als ich gehört, wollte sie antworten. Und dass die bisherigen Hochrechnungen auf ein recht ordentliches Ergebnis schließen ließen. Und dass das amtliche Endergebnis noch nicht feststehe. Und dass im Großen und Ganzen gesehen der Weg das Ziel sei. Oder so ähnlich. Ein paar tausend Stimmen mehr und Sie wären drin gewesen. Sie hätten es verdient gehabt nach allem, was passiert ist. Die Basis hat anders entschieden. Die Basis? Und außerdem bin ich darüber gar nicht so unglücklich. Weil sonst alles wieder hochgekocht wäre. Die Vergangenheit, der Verrat, der Tod Ihres Stasi-Mannes. Warum bohren Sie in alten Wunden? Journalisten Neugier? Entschuldigung, so war das nicht gemeint. Ich hätte Sie gern erlebt im Bundestag. Ich kenne den einen oder anderen in Ihrer Fraktion, auf den oder die ich gut verzichten könnte. Schade, nur einer weniger und Sie könnten nachrücken. Als das letzte Kamerateam abgezogen war, hatte sie sich von ihm am Arm nehmen, aus dem Saal steuern und ein Taxi herbeiwinken lassen. Sie würde sein Gesicht, sein ernstes, plötzlich ungeheuer jung wirkendes Gesicht, wie er sich zu ihr hinunterbeugte und sie durch die offene Wagentür hindurch fragend ansah, nie mehr vergessen. Sie hatte weder gelächelt noch irgendetwas gesagt, nur die Spannung gespürt. Dann war die Wagentür zugefallen. Sie war in den Sitz gesunken, hatte den Kopf an die Kopfstütze gelehnt und die Spur von Enttäuschung weggewischt. Erst als die Tür auf der anderen Seite des Wagens aufging und er sich neben sie setzte, gestand sie sich ein, dass es das war, was sie wollte. Alles war ihr wie selbstverständlich erschienen. Dass er ihre Hand nahm und dem Taxifahrer eine Adresse im Süden der Stadt nannte. Erst in seinem Apartment hatten sie sich geküsst, gleich hinter der Wohnungstür, noch bevor sie zugefallen war. Spät in der Nacht, eigentlich war es schon früher Morgen, fand sie sich vor Peter Zettels Wohnungstür wieder. Draußen im dunklen Treppenhaus, die Schuhe in der Hand, der Rock verrutscht. Auf der Flucht. Weiherhof. Frau Burer? Ja? Anne Burer? Ja, mein Gott. Sie sind Abgeordnete des Deutschen Bundestages, Frau Burer. Hören Sie, hier ist der Bundeswahlleiter. Nehmen Sie die Wahl an. Wenn das... Der Abgeordnete, einen Platz vor Ihnen auf der Landesliste, ist unerwartet verstorben. Ich frage Sie jetzt nochmal. Nehmen Sie die Wahl an. Ist der Frankfurter Abgeordnete Alexander Bunge vom Kirchturm der Nikolaikirche gestürzt und war auf der Stelle tot? Ob der Sturz beabsichtigt oder freiwillig herbeigeführt wurde, ist bis zur Stunde unklar. Ein Abschiedsbrief wurde nicht gefunden, dennoch, so die Polizei, deutet alles auf Selbstmord hin. Ein mögliches Motiv dafür könnten die Vorgänge liefern, die eine Woche zuvor im Journal erschienen waren. Bunge soll sich Kinderpornografie reingezogen haben. Aus dem Internet. So habe ich mir meinen Einzug in den Bundestag nicht vorgestellt. Es ist dir egal, was ich davon halte, dass du unbedingt nach Berlin willst. Ja, weil ich nicht völlig verbauern will, verdammt. So wie ich. Außerdem ist Politik mein Beruf. Mein richtiger Beruf. Aber du lebst seit 8 Jahren hier, in der Rhön, auf dem Weiherhof. Ich habe mir das Leben hier nicht ausgesucht. Biobäuerin in der Rhön. Davon habe ich in meinem früheren Leben nicht geträumt. Ich habe mich als Staatssekretärin gesehen. Als Ministerin vielleicht sogar. Und warum nicht? Politik, das ist mein Leben. Wenn Leo mich nicht an die Stasi verraten und verkauft hätte, wäre ich nie auf dem Weiherhof gelandet. Und der Hof? Wer kümmert sich um den Hof? Rena. Sie macht das sehr gut. Viel Glück, Anne. Burau? Herzlichen Glückwunsch, Frau Abgeordnete, und herzlich willkommen in Berlin. Er hatte sich fast überschlagen vor Herzlichkeit. Es hatte sich angehört, als hätte er Bunge höchstpersönlich vom Kirchturm gestürzt, nur um ihr einen Gefallen zu tun und Recht behalten zu haben. Habe ich es dir nicht gleich gesagt? Wir sehen uns, ich rufe dich wieder an. Und dann stand sie endlich hoch oben auf der Terrasse, über der sich die neue Reichstagskuppel wölbt. Wie ein trockener Schwamm sog sie jedes Detail in sich auf. Das Panorama von Kränen, leuchtenden Türmen und Kuppeln in der Aprilsonne. Die Landfrau war eben doch ein Stadtmensch. Erst nach und nach nahm sie wahr, dass hinter ihr eine Besuchergruppe stand, die einem weißhaarigen älteren Herrn zuhörte. Sie sind wohl mit allen Baustellen der Berliner Republik vertraut, sagte einer. Anne versuchte, dem Blickwinkel zu folgen, den der ausgestreckte Arm des Mannes wies. Anne sah nur Baukräne. Da endete das Dritte Reich in Blut und Flammen. Sehen Sie, in direkter Nachbarschaft zum Mahnmal lag der Garten der Reichskanzlei. Da fanden Soldaten der Roten Armee die halb verkohlten Leichen von Adolf Hitler und Eva Braun. Menzi! Redaktionsleiter Sonnemann war mal wieder schlechtester Laune. Verdammt! Hansi Becker hasste die morgendlichen Sitzungen, zu denen alle zu spät kamen. Außer ihm. Das Rätsels Lösung ist, du kommst einfach zu früh, Hansi. Wo ist Zettel? Guten Morgen. Ein kalter Luftzug begleitete Isolde Menzis Auftritt. Im Vorübergehen pflegte sie demonstrativ ein Fenster aufzureißen. Als rituellen Protest gegen das Rauchverbot. Wird doch Zeit. Wo ist Zettel? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Was? Hansi Becker ließ sich noch ein paar Zentimeter tiefer in den Sessel sinken. Er hatte sich noch immer nicht an den Ton gewöhnt, der in das früher so beschauliche Berliner Büro eingezogen war, seit Sonnemann die Geschäfte führte. Herr Sonnemann? Ja. Sonnemanns Sekretärin, Frau Nowak, war die einzige, die der Büroleiter zu respektieren schien. Ein Herr von der Frankfurter Staatsanwaltschaft ist am Apparat. Es sei dringend. Sonnemann murmelte missmutig vor sich hin, warf den Kugelschreiber neben den Notizblock und stand auf. Legen Sie es in mein Büro. Ja, wo ist er denn, dein Freund Zettel? Woher soll ich das wissen? So dicke sind wir nicht. Man fragt ja nur. Jo Eiring grinste in die Runde, als ob er einen guten Witz gemacht hätte. Und Hansi? Weitergekommen mit deiner Geschichte? Du weißt ja, wer schreibt, der bleibt. Danke der Nachfrage. Eirings Geschichten hatten es auch schon lange nicht mehr auf Seite 3 geschafft. Man fragt ja nur. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft in Gestalt von Herrn Dr. Manfred Wenzel hat Fragen zu unserer Story über Berlins prominentesten Päderasten. Wer hat die Geschichte über Bunge geschrieben? Ich. Und woher kam der Tipp? Na, wenn sogar du das nicht mehr weißt. Geh der Sache nochmal nach. Hansi kann dir zuarbeiten. Becker nickte ergeben. Schiffer runzelte die Stirn. Was ist mit dem Nachfolger von Bunge? Es ist eine Nachfolgerin. Isolde Menzi lächelte in die Runde. Nach einem Männerplatz auf der Liste folgt ein Frauenplatz. Die Quote. Lili E. Meyer legte die kleine Hand mit den kurzgeschnittenen Nägeln behutsam auf die polierte Platte des Konferenztisches. Sie und Isolde Menzi waren die Superstars der Redaktion. Sie teilten sich huldvoll die Seite 3. Beide waren auf ihre Weise konkurrenzlos. Isolde war die knallharte Analytikerin und Lili die Meisterin der Geschichten mit dem Human Touch. Kinder und Frauen zuerst. Isolde war auffallend, dunkel, laut und weiblich. Lili war klein, dunkelblond, sanft und jungenhaft. Die Menzi konnte einen Verstand haben wie ein Rasiermesser. Lili schien manchmal überzulaufen vor Gefühl. Und während Isolde bei jedem Prozess dabei gewesen war, den man nach dem Mauerfall den unwürdigen Greisen, den ehemaligen Herrschern der DDR, machte, hatte die gute, zarte Lilly den Egon-Erwin-Kisch-Preis für ein Thema eingeheimst, das so abseitig war, dass ihr die gesamte Redaktion allein für die Idee jeden Preis der Welt zugestanden hätte. Lilly E. Meyer hatte in monatelanger Kleinarbeit in Erfahrung gebracht, was aus den ehemaligen DDR-Grenzschützern und ihren treuen Begleitern, den Wachhunden, geworden war. Die Berichte aus der Welt der unverbrüchlichen Liebe zwischen Herr und Hund waren derart herzzerreißend, dass sogar Hansi Becker sich bei einem Gefühl der Rührung ertappte. Wollte nicht Zettel ein Porträt der Dame, wie hieß sie nochmal, Anne Burau abfassen? Wo ist der Kerl überhaupt? Auf der Suche nach dem Bernsteinzimmer. Ich finde das nicht komisch. Schreibt er nicht an seiner großen Serie Bauplätze der Berliner Republik? Zettel hat sich vorgenommen, in jede Baugrube zu steigen. Egal. Isolde übernimmt das Porträt über die Abgeordnete. Ich? Aber ich muss noch... Zwei Features im Monat, Isolde. Das muss für so ein überströmendes Ego wie das deine reichen. Und ein Porträt ist doch auch was Schönes. Frank, lass mich das machen. Weil du's bist, Lilly. Ich sehe da keinen weiteren Ermittlungsbedarf. Ich bitte Sie, sich das noch einmal zu überlegen, Frau Kollegin. Karin Stark war überrascht. So kannte sie Staatsanwalt Manfred Wenzel gar nicht. Ein Mann springt vom Glockenturm der Nikolaikirche, schlägt unten auf und ist tot. Alles deutet auf Selbstmord hin. Wo ist das Problem? Es gibt keinen Abschiedsbrief und auch keine anderen nachvollziehbaren Gründe. Der Mann hatte keine finanziellen Sorgen, zeigte keine Anzeichen von Depressionen. Und der Artikel im Journal? Die schreiben, Bunge war einer dieser widerlichen Kerle, die es gern sehen, wenn Kinder sich nackt vor der Kamera prostituieren. Glauben Sie etwa, was im Journal steht, Frau Staatsanwältin? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich. Intuition, Herr Kollege? Erfahrung. Alles erfunden und erlogen also. Oder gezielt gestreut. Also gut. Was war es, wenn es kein Selbstmord war? Was hat die Autopsie ergeben? War er krank? Der Mann war für sein Alter völlig gesund. Bis auf eine kleine Anomalie. So. Und was war das für eine Anomalie? Das Herz. Das Herz wies Muskelrisse und unzählige Blutungen auf. Solche Verletzungen lassen darauf schließen, dass der Mann vor seinem Tod unter erheblichem Stress stand. Es ist aus der Literatur allgemein bekannt, dass extreme Angstzustände das Gehirn dazu veranlassen können, die Botenstoffe Adrenalin und Noradrenalin über die Nervenbahnen direkt ins Innere des Herzens abzugeben. Dadurch öffnen sich schlagartig die Ionenkanäle auf den Muskelzellen des Herzens und die Zellen werden von Calciumionen überschwemmt. Haben Sie das auswendig gelernt? Ja. Nicht schlecht. Kann ich jetzt weitermachen? Bitte. Danke. Man nimmt nun an, dass sich die Herzmuskelzellen unter diesem Ansturm so verkrampfen können, dass das Herz zerreißt. Bei Opfern von Raubüberfällen, von Geiselnahmen oder Vergewaltigungen waren viele Fasern der Herzmuskeln regelrecht durchgerissen. Hat ein Selbstmörder etwa keinen Stress, bevor er springt? Schon, aber... Was haben Sie noch? Bunge war ein wichtiger Mann. Ist das wahr? Bei Ihnen zählen wohl auch nur die, deren Geschwätz man jeden Tag in der Tagesschau serviert bekommt. Echte Macht ist unauffällig. Herr Wenzel, bitte. Alexander Bunge war Vorsitzender der Baukommission des Ältestenrates im Bundestag und für die Bauvorhaben des Bundes in Berlin zuständig. Das entsprechende Bauvolumen, über das diese Kommission zu entscheiden hat, ist gigantisch. Verstehe. Also Geld, Bestechung, Korruption, das Übliche. Bunge hat sich vor allem in der Auseinandersetzung mit den Berliner Behörden profiliert. Die hätten doch das eine oder andere Filetstück im Regierungsviertel lieber einem internationalen Investor mit Gold an den Füßen zugeschustert. Bunge war ihnen im Weg. Sein Tod... Mord? Die Berliner? Nein. Aber Bunge war ein unbestechlicher Mann. Wäre doch möglich, dass irgendjemand glaubt, mit einem anderen auf Bunges Platz könne man leichter ins Geschäft kommen. Also hat man ihn unter Druck gesetzt? Womit? Und wie? Rufschädigende Gerüchte potenzieller Kinderschänder hat es alles schon gegeben. Und wie sicher sind Sie sich Ihrer Theorie? Gar nicht. Es ist nur eine Ahnung. Haben Sie ihn gekannt? Ja. Gut? Vorübergehend sehr gut. So gut, dass ich weiß, dass Alexander sich nicht für Pornografie mit Kindern interessiert hat. Verstehen Sie? Ist in Ordnung. Ich lasse mir die Akten kommen. Fast hätte Anne Burau protestiert, als die Frau an ihr vorbei durch die Tür drängte. Aber dann sah sie deren Gesicht. Die Frau hatte rot geweinte Augen, ihre Lippen zitterten. Anne trat einen Schritt zurück. Auf dem Türschild stand noch immer Dr. Alexander Bunge. Bunges Büro, ihr Büro, sah unaufgeräumt aus. An der Wand gegenüber vom Schreibtisch, an dem offenbar bis vor kurzem noch gearbeitet worden war, hingen Fotos, dutzendweise. Als Anne näher trat, erkannte sie Bunge. Bunge mit einem Spaten und siegesgewissem Lächeln. Bunge auf einem Sektempfang. Bunge mit einem Helm auf dem Kopf, der vorne eine Lampe hatte. Bunge, der einen undefinierbaren Gegenstand triumphierend in die Kamera hielt. Bunge mit dem Außenminister, Bunge mit dem Kanzler, Bunge am Rednerpult, Bunge auf einer Wahlveranstaltung, Bunge allgegenwärtig. Kopfschüttelnd ging sie ins Zimmer nebenan. Die Vorhänge waren zugezogen. Das Zimmer lag im Halbdunkel. Als sie das Deckenlicht anmachte, sah sie das gerahmte Porträtfoto auf dem Schreibtisch in der Mitte des Raumes stehen. Alexander Bunge natürlich. Versehen mit schwarzem Trauerflor, daneben eine Kerze, darunter Kondolenzkarten. Ein Strauß weißer Lilien verbreitete süßlichen Duft. Sie räumte die Kondolenzkarten zusammen und legte sie, zusammen mit dem Foto der Sekretärin, auf den Schreibtisch. Dabei fiel ihr Blick auf den Brieföffner, der auf dem Schreibtisch lag. Es war ein Dolch. Auf dem schwarzen Griff konnte man Buchstaben erkennen, nach altdeutscher Schrift sah das aus, aber ihr sagten die Zeichen nichts. Auf der anderen Seite des Griffes war etwas eingeritzt, das wie ein militärisches Emblem aussah. Ein Hakenkreuz war es nicht. Es kam ihr dennoch vertraut vor. Sie legte den Dolch zurück, schloss die Tür zum Sekretariat hinter sich und sah sich um. In ihrem Zimmer. Das Bücherregal musste leergeräumt werden. Ja, Anne Burau? Pass auf dich auf, Anne. Berlin ist nicht die Rhön. Der Saaldiener im Frack, der sie in der Lobby empfing, war jung, die dunklen Haare glänzten gegelt. Und mit Verwunderung registrierte sie den goldenen Ring in seinem Ohr. Wenn Sie Frau Burau sind, dort drüben wartet man bereits auf Sie. Hinter einer Absperrung standen jede Menge Fernsehteams, Kameramänner, Fotografen und Journalisten. Was sagen Sie, werden Sie Alexander Bunges Aufgaben übernehmen? Sie legte ihre Hände auf den Rücken, dass niemand merken konnte, wie sie zitterten. Sie redete von ihren Gefühlen, von ihrer tiefen Bewunderung für Alexander Bunge, von der Trauer über seinen Verlust, vom Mitgefühl, das seiner Familie gebühre. Ja, ich werde in der Baukommission Alexander Bunges Aufgaben übernehmen, ohne seinen Platz ausfüllen zu können. Nein, ich kann mir bis heute nicht vorstellen, was an diesem schrecklichen Tag in Frankfurt wirklich passiert ist. Ich warte, wie alle anderen auch, auf das Ergebnis der Ermittlungen. Und wie ein gut geölter Politikdarsteller hob sie zum Schluss ihrer Ausführungen beide Hände und bat um Verständnis dafür, dass sie nun wieder an die Arbeit müsse. Als sie der Meute den Rücken zudrehte, atmete sie tief aus. Es gibt Dinge, dachte sie, die verlangt man nie. Diplomatische Verstellung gehörte dazu. Für einen Moment wusste sie nicht, ob sie das segensreich oder schade finden sollte. Frau Burau? Ja? Das war eine gute Performance. Die Frau war klein und blond. Lili E. Meyer. Es tut mir leid, aber ich muss in den Plenarsaal. Es dauert nicht lange. Ich soll ein Porträt über Sie schreiben, für das Journal. Sollte nicht Peter Zettel dieses Porträt schreiben? Tut mir leid, Sie müssen schon mit mir Vorlieb nehmen. Aber Sie sind hoffentlich nicht enttäuscht. Nein, er hat nicht. Immer so von Ihnen geschwärmt. Lili E. Meyer hob den Kopf und lächelte ein völlig unschuldiges Lächeln. Und wenn ich Sie so sehe, dann kann ich das gut verstehen. Danke für das Kompliment. Aber ich glaube, ich muss jetzt. Die Journalistin nickte, griff in ihre Jacke, die innen eine Brusttasche hatte, wie bei einem Männerjackett, und drückte Anne eine Visitenkarte in die Hand. Ich rufe bei Ihnen an, ja? Im Plenarsaal stand gut die Hälfte der Abgeordneten, während die andere saß. Sie wollte nichts falsch machen und blieb stehen. Du hast soeben für den Antrag der Opposition gestimmt, flüsterte Eva Seng mit eisiger Miene, als sie an ihr vorbei zu ihrem Platz ging. Anne merkte, wie ihr das Blut ins Gesicht stieg. Heute war wohl nicht ihr Tag. Woher soll ich das wissen? Thomas Schiffer schien beleidigt. Aber du musst die Information doch verifiziert haben. Hansi Becker versuchte geduldig zu sein. Ich sagte dir doch, auf meinem Schreibtisch lag eine DPA-Meldung und eine Notiz vom Alten. Sonnemann erinnert sich aber an keine Notiz. Ich bin sämtliche DPA-Meldungen am Bildschirm durchgegangen, bis 2 Wochen vor dem Erscheinen deiner Geschichte. Ja und? Es gibt ein Interview mit Bunge über den Stand der Bauarbeiten in den ehemaligen Ministergärten und 3 Meldungen über einen Kinderpornoring, der aufgeflogen ist. Ja und? Aber keine Meldung darüber. Stopp! Auf meinem Schreibtisch lag die Meldung und ein Befehl vom Alten, ich soll was draus machen. In der Tat. Schiffer hatte aus dieser Meldung etwas gemacht. Einen Tatsachenbericht, dessen 20 Zeilen geeignet waren, Alexander Bunges Karriere auf immer zu zerstören. Kinderpornos im Parlament, hatte die Überschrift gelautet. Und der Ton des Artikels versprach Enthüllungsjournalismus in der besten Tradition des Hauses. Becker verließ Schiffers Büro mit Blick auf den Gendarmenmarkt und setzte sich an seinen Schreibtisch. Er schaltete seinen Computer ein und klickte sich in den Dienst der deutschen Presseagentur. Eine halbe Stunde später stand er vor Sonnemanns Schreibtisch. Setz dich. Kaffee? Nein, danke. Also schlechte Nachrichten. Ganz schlechte. Becker reichte Sonnemann 2 Blätter. Das eine, ein sauberer Computerausdruck einer DPA-Meldung. Das andere, ein Gekrakel auf kariertem Papier, abgerissen von einem der kleinen Spiralblöcke, die der Redaktionsleiter bevorzugte. Zuerst las er die handschriftliche Notiz. Das hier... Er tippte mit dem Zeigefinger auf das karierte Blatt Papier. Das hier ist gefälscht. Ja. Und das hier? Sonnemann hielt den Computerausdruck hoch. Das auch. Und das heißt... Das heißt, unsere Bunge-Story basiert auf einer gefälschten DPA-Nachricht und auf einer gefälschten Anweisung, daraus was zu machen. Und auf der Blödheit von Thomas Schiffer, der das nicht nachrecherchiert hat. Bleibt die Frage, wer ihm den Krempel auf den Tisch gelegt hat. Wer will uns schaden? Wer war das Schwein? Was wollte er erreichen? Find das raus, Hansi. Du bist der Einzige in diesem Laden, der denkt, bevor er schreibt. Und was machen wir mit Bunge? Bunge? Der ist tot. Dann müssten wir nicht eine Richtigstellung... Eine Richtigstellung? Bist du wahnsinnig geworden? Karin Stark sah auf die Uhr, die über dem Kühlschrank hing. Dann griff sie nach der Handakte, die neben der Kaffeetasse lag. Sie hatte noch eine Stunde Zeit, bis sie im Büro sein musste. Zeit genug, um das Versprechen einzulösen, das sie Wenzel gestern gegeben hatte. Wenigstens überfliegen wollte sie die Akte Bunge. Lustlos überblätterte sie die ersten Seiten und den Autopsiebericht. Im Unterschied zu Wenzel war sie wenig interessiert an den medizinischen Details. Als sie auf die Kopie der Todesanzeige für Alexander Bunge stieß, war sie überrascht. Nicht nur, weil jemand die Anzeige für wichtig genug gehalten hatte, um sie der Akte beizuheften, sondern weil sie in jeder Hinsicht ungewöhnlich war. Alexander Bunge, 19.04.1951, 13.08.1999. Du liebtest die Wahrheit mehr als dich selbst, an ihr hing dein Herz, nicht am Leben. Das Leben hatte ein Einsehen. In Liebe, Respekt und Trauer im Namen der Freunde und Familie Edith Manning. Edith Manning? Edith Manning war der Name einer bekannten Frankfurter Strafverteidigerin. Sie vertrat den Beschuldigten im sogenannten Kindergartenprozess. Karin sah auf die Küchenuhr. Sie konnte die Anwältin in etwa 2,5 Stunden bei der Verhandlung treffen. Edith Manning stand am Verteidigertisch, beide Hände auf die Platte gestützt, und schien ins Leere zu blicken. Karin räusperte sich, bevor sie sie ansprach. Sie glaubte zu sehen, wie die Anwältin zusammenzuckte. Die Müdigkeit auf ihrem Gesicht wich misstrauischer Wachsamkeit. Frau Stark. Frau Manning, haben Sie eine Minute? Auch zwei, Frau Kollegin. Es geht um Dr. Alexander Bunge, die Todesanzeige. Er hat den Text selbst entworfen. Wann? Ein paar Wochen davor. Ein entsprechender Brief war seinem Testament beigefügt. Und? Sie? Ich sah keinen Anlass, seinen letzten Willen zu ignorieren. Ich meine... Ich weiß, was Sie meinen, Frau Kollegin. Ich war seine Frau. Ach. Ist das so ungewöhnlich? Ihr Mann hing also an der Wahrheit mehr als am Leben. So hört sich das an, oder? Bezog sich das auf den Artikel im Journal? Die Wahrheit jedenfalls hat im Journal nicht gestanden. Woher wissen Sie das? Die Ehefrauen sind in solchen Fällen meistens die Letzten, die die Wahrheit erfahren. Wir hatten weniger Geheimnisse voreinander als andere Eheleute. Es gab keinen Grund, mir irgendetwas zu verschweigen. Er war kein Päderast. Er stand nicht auf kleine Jungen. Er mochte Männer. Erwachsene, virile Männer. Wir waren eine glückliche Familie und wir führten eine wunderbare Ehe. Es war eine in allen Punkten gute Ehe. Er wollte Kinder, aber keinen Sex mit einer Frau. Ich wollte Kinder, aber keinen Sex. Punkt. Alexander und Kinderpornografie, so ein Schwachsinn. Warum ist er dann gesprungen? Ist er das? Was sonst? Edith Manning zuckte mit den schmalen Schultern. Karin Stark fühlte tiefes Mitleid mit der Frau, die mit einem Mal ganz verloren aussah in dem leeren Verhandlungssaal. Sie gab Edith Manning die Hand, als sie sich verabschiedete. Selbst ihr Händedruck wirkte zögernd, zweifelnd. Anne Burau versuchte ruhig zu bleiben, nicht die Kontenance zu verlieren. Heute früh war die Sekretärin zwar nicht gleich wieder vor ihr geflüchtet, aber Frau Zang, Mechthild Zang, so hatte sie sich nach einem langen, vorwurfsvollen Blick schließlich vorgestellt, gab ihr deutlich zu verstehen, wer in ihrem Büro noch immer der Chef war. Alexander Bunge. Übers Grab hinaus. Sie müssen das verstehen. Nach all den Jahren. Ich verstehe alles, Frau Zang, vor allem Ihren tiefen Kummer. Aber ich brauche ein funktionsfähiges Büro. Aber Sie sind doch noch... Frau Zang hatte sich noch gerade rechtzeitig unterbrochen. Aber Anne konnte den Satz in Gedanken mühelos weiterführen. Ein völlig unwichtiger Neuling hier. Die Baukommission. Sie wissen ja, dass Alexander Bunge die Baukommission leitete. Ich bin ab heute ebenfalls Mitglied in der Baukommission. Und es wäre schön, wenn Sie mir die Protokolle der letzten 4 Sitzungen besorgen würden. Ich gebe das in Auftrag. Sofort. Ich brauche die Unterlagen sofort. Sehr wohl. Ja, Burau. Mit Verlaub, Anne, aber so geht das nicht. Der Fraktionsführer Ihrer Partei kam gleich zur Sache. Wenn du schon nicht mehr weißt, worauf es in der Politik ankommt, dann solltest du dich wenigstens der Presse gegenüber zurückhalten. Ich habe überhaupt nicht mit der Presse... Man muss nicht in jedes Mikrofon reden, das einem hingehalten. Hör mal, ich habe gar nichts mit der Presse gesprochen. Im Journal muss man sich ebenfalls nicht gleich um Kopf und Kragen. Jupp, sag mal, wovon sprichst du eigentlich? Ich weiß, was du sagen willst, Anne. Kiel ist lange her. Umso wichtiger, dass du nun endlich in Berlin ankommst. Wir brauchen vor allem derzeit Disziplin. Das Journal lag zu unterst. Und die Meldung stand auf Seite 2, zusammen mit einem Foto, auf dem sie, wie das Heidi bei der Ankunft in der Großstadt aussah, nur die Zöpfchen fehlten. Vom Elend der Quote. Geschlechterproport statt Qualität. Das Journal, so ließen sich die boshaften 18 Zeilen zusammenfassen, bedauerte den Tod von Alexander Bunge. Völlig inkompetent. Obwohl es an dessen Hinscheiden, wenn Anne das richtig sah, nicht eben unmaßgeblich beteiligt war. Diese verantwortliche Position. Und es bedauerte insbesondere, dass die Frauenquote dazu geführt habe, dass eine völlig inkompetente Landwirtin diese verantwortliche Position übernehmen müsse. Eine Frau überdies mit einer skandalösen Vergangenheit, über die das Journal nichts Genaues verlauten ließ, außer dass die Stasi und ein Mordfall in Annes Leben eine Rolle gespielt hätten. Wer einen beschaulichen Ökobauernhof bewirtschaftet, hat sich damit noch nicht für die Aufgabe qualifiziert, der neuen Hauptstadt ein Gesicht zu geben. Redaktion Journal Hauptstadtbüro. Geben Sie mir Peter Zettel. Ist nicht im Haus. Vielleicht richten Sie ihm etwas aus? Von wem bitte? Sagen Sie mir, er möchte dringend Anne Burau anrufen. In welcher Angelegenheit bitte? Ich bin Mitglied des Bundestags. Sehr wohl. Die Ausschussprotokolle. Ich brauche sie noch heute. Ja, also... Also was? Sie sind nicht verfügbar. Was heißt das? Nun, Sie stehen zurzeit nicht zur Verfügung. Wie bitte? Ich habe es besonders dringlich gemacht, aber... Also das ist... Anne hätte fast die Beherrschung verloren. Stattdessen nickte sie, griff sich das Jackett und stürmte aus dem Büro. Irgendjemand versuchte, ihre Arbeit zu sabotieren. Ihr im Wege zu stehen, sie mürbe zu machen. Aber wer? Und warum? Erst als sie im Plenarsaal angekommen war, beruhigte sie sich wieder. Es war die letzte Sitzung in dieser Woche. Die würde sie auch noch überstehen. Hinter dem Bauzaun klaffte ein tiefes Loch. Hoch oben schwangen Kräne ihre Ausleger durch das Morgenlicht. Ein Presslufthammer ratterte, auf der Straße hupte es. Männer mit gelben Helmen auf dem Kopf brüllten einander hinterher. Was auch immer hier einst gewesen war, es war spurlos verschwunden. Alles hatte man aus dem märkischen Sand gerissen. Die brandgezeichneten wilhelminischen Quader, die gewaltigen Stahlträger, die verbogenen Schienen, die Fundamente. Das Alte war abgeräumt worden. Bald würde an seiner Stelle der neue Lehrter Bahnhof stehen. Hier war nichts mehr zu finden. Mühelos konnte er sie sich in Erinnerung rufen. Die geschwungene Flagge, darin eingraviert der Namenszug Walter. Den kurzen, stahlglänzenden Lauf. Den Abzug, gekrümmt wie eine Tigerkralle. Den Schaft mit der geriffelten Oberfläche, der die Waffe sicher in der Hand liegen ließ. Und die Nummer unter dem Lauf. 803157. Sie war Jonathan Fry ins Gedächtnis gebrannt. 803157. Er hatte sich das alles so oft schon vorgestellt, dass er sich manchmal einbildete, er wäre dabei gewesen. Damals. Nach allem, was man wusste, war es HJ-Führer Arthur Axmann gewesen, der die Waffe bei sich trug. Er hatte sie von seinem Adjutanten bekommen, von Leutnant Hamann. Dem wiederum war sie von Sturmbannführer Otto Günsche gegeben worden. Und der hatte sie bei der Leiche gefunden. Wie oft hatte Arthur Axmann nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis wohl hier gestanden und darüber nachgegrübelt, wo genau er sie vergraben hatte, damals. Am 2. Mai 1945, als es keine Hoffnung mehr auf Flucht zu geben schien. Irgendwo unter den Schottersteinen eines Gleises des zertrümmerten Lehrter Bahnhofs. Vielleicht nicht weit von der Stelle entfernt, an der man 1972 Martin Bormanns Leiche gefunden hatte. Des zweitgrößten Verbrechers in Hitlers Reich. Wie oft Axmann wohl versucht hatte, das gute Stück wiederzufinden, das in den 30er Jahren 30 Reichsmark gekostet hat und heute auf dem Markt der Sammler und Verrückten über 3 Millionen Dollar wert war. Seriennummer 803157. Walter PPK, Kaliber 7,65. Die Waffe, mit der sich Adolf Hitler in den Kopf geschossen hatte. An einem Montag, am 30. April 1945. Zuschütten. Alles zuschütten. Jonathan Frey zog die Schultern hoch, warf noch einen letzten Blick über den Bauzaun, drehte sich um und bahnte sich einen Weg über die Straße zwischen den hupenden Autos hindurch. Hansi Becker scrollte ohne besondere Aufmerksamkeit durch die Meldungen der Nachrichtenagenturen. Eine Meldung fiel ihm auf. Bauprojekt des Bundes gescheitert, Baukommission sieht Millionenschaden entgegen. Er ließ die Zeilen ausdrucken und nahm das Blatt Papier aus dem Drucker, um es Peter Zettel zu bringen. Das fiel in dessen Mammutprojekt, die Baustellen Berlins. Becker klopfte nicht an, bevor er Zettels Zimmer betrat. Das hätte auch nichts genützt, denn Zettel war nicht da. Zettels Computer lief im Standby-Modus. Nur den Ventilator der Zentraleinheit hörte man leise rauschen. Die ganze Wand hinter dem Schreibtisch war bedeckt von einer Karte Berlins, auf der das Amt für Wohnungswesen sämtliche Projekte eingetragen hatte, die den Charakter der Stadt in den nächsten Jahren gründlich verändern würden. Einiges war bereits realisiert, anderes war Baustelle, wieder andere Projekte befanden sich erst im Planungsstadium. Hansi stützte sich mit beiden Händen auf den Schreibtisch und suchte mit den Augen nach dem Pariser Platz. Er musste aus Versehen an die Maus gestoßen sein, die Zettel auf einem Mauspad mit der sinnigen Aufschrift »Ich stehe auf dem Grundgesetz« geparkt hatte. Jedenfalls erwachte plötzlich der Bildschirm mit leisem Knistern zum Leben. Ein rotes Quadrat auf blauem Grund kam zum Vorschein. Und dann geschah noch etwas Merkwürdigeres. Das Passwort bitte. Da schau her. Ohne groß nachzudenken, tippte Hansi Berlin in den Computer und drückte dann die Eingabetaste. Noch zwei Versuche. Na, immerhin. Sein Blick fiel auf das Foto des schwarzen Labradors, Zettels Hund. Damals hatten sich alle gewundert, vor gut einem halben Jahr, als Peter Zettel sich als frisch gebackener Hundebesitzer vorstellte. Irgendwie passte das nicht zu ihm. Amber. Amber. Das war das englische Wort für Bernstein. Bernstein. Noch ein Versuch. A-M-B-E-R. Okay. Willkommen. Ja! Auf dem Bildschirm erschienen die vertrauten bunten Icons. Hansi Becker verschwendete keinen Gedanken mehr an Skrupel und andere edle Vorbehalte. Er setzte sich und klickte mit der Maus die verschiedenen Icons an. Zettel hielt auch auf seiner Festplatte Ordnung. Der Papierkorb war leer. Becker klickte auf das Symbol gleich neben dem Papierkorb, das wie ein kleines Buch aussah. Auf dem Bildschirm erschien ein überdimensioniertes Kalenderblatt. Er war in Zettels Terminkalender gelandet. AB, Abu, dürfte Alexander Bunge heißen. Genug für heute. Becker klickte sich aus Zettels Notizbuch aus und fuhr den Rechner wieder auf Standby. Dann verließ er Zettels Büro. Professor Frey? Ja? Die Stimme hinter ihm war so leise, dass er sie erst gar nicht wahrnahm. Jonathan drehte sich um. Lilly E. Meyer vom Journal. Das Auffälligste an der kleinen Person war die fast altmodisch anmutende Lockenfrisur, die nicht richtig passte zu der knabenhaften Figur und dem ungeschminkten Gesicht. Wir haben ein bisschen die Meinungsführerschaft hier. Wie schön. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind eine sehr angesehene Persönlichkeit, Mr. Frey. Sonst hätte man Sie nicht ins Kolleg eingeladen. Wissenschaft meets Politik. Frey drehte sein leeres Glas in der Hand und guckte suchend durch den Raum. Womit beschäftigen Sie sich während Ihres Aufenthalts in Berlin? Wissenschaft meets Politics. Ich werde die Arbeit an einem Buch beenden über die sogenannte Beutekunst. Das Kolleg ist der ideale Ort dafür. Sind Sie nicht auch ein international bekannter Waffenexperte? Das ist richtig. Warum sprechen Sie so gut Deutsch? Es ist meine Muttersprache. Es ist meine Großmuttersprache. Meine Großmutter war Deutsch. Ach, Ihre Großmutter war Jüdin? Stimmt, sie ist Jüdin. So. Und was macht einen Juden zum Waffenexperten? Ich bin Amerikaner, Frau Meyer, und die sind ja bekanntlich allesamt Waffenfreaks. Gehen Sie diesem Hobby auch in Berlin nach? Ich glaube nicht, dass ich dazu kommen werde. Und es macht Ihnen gar nichts aus? Berlin? Die Vergangenheit? Die Stadt der Täter? Nein. Ich bin an der Zukunft interessiert. Ich verstehe. Entschuldigen Sie die Störung, Mr. Frey. Aber Frau Kristeva bat mich, Ihnen zu sagen, der Wagen wäre jetzt da. Sie entschuldigen mich. Aber natürlich. Es gab ihm einen kleinen, eifersüchtigen Stich, als er merkte, dass die Kristeva keine Augen für ihn hatte. Die andere Frau war groß, blond und wirkte kühl. Eigentlich nicht sein Typ. Vielleicht, weil sie ein bisschen blass aussah neben der dunklen Polin. Wissenschaft oder Politik? Es musste, dachte er später, ihr Grinsen gewesen sein, das ihn im Handumdrehen für sie einnahm. Wetten werden entgegengenommen. Sie strich sich mit langen Fingern das blonde Haar hinters Ohr. Ich liege eigentlich meistens richtig, aber bei Ihnen... sagt Ihnen das DNA-Identitätsfeststellungsgesetz etwas? Also Wissenschaft. Na, Politik. Wir haben den Antrag 14-445 zur Änderung des DNA-Identitätsfeststellungsgesetzes vorgestern im Bundestag verabschiedet. Sie lachte ihm ins verblüffte Gesicht und streckte ihm die Hand hin. Oh, Anne Burau, Mitglied des Deutschen Bundestags. Aber der Punkt geht an Sie. Ich bin erst seit ein paar Tagen im Geschäft und habe nicht den blassesten Schimmer, für was ich da eigentlich gestimmt habe. Und Sie? Bevor ihm eine wirklich intelligente Antwort hätte einfallen können, schlug ihm jemand auf die Schulter und brüllte: Jonathan Frey, John, alter Kumpel, in sein Ohr. Unwillig drehte er sich um und sah in das breite Grinsen seines Studienkollegen David Grossman. Er begrüßte ihn so hastig, wie es die Höflichkeit gerade noch erlaubte, und drehte sich dann wieder zu ihr hin. Aber sie war schon verschwunden, abgetaucht in der Menge, als hätte sie nur auf diesen Moment gewartet. Staatsanwaltschaft Frankfurt, Telefonzentrale. Becker vom Journal Berlin. Ich hätte gerne eine Auskunft von Ihnen. Wissen Sie, was heute für ein Wochentag ist? Stimmt es, dass in hessischen Strafverfolgungsbehörden der wöchentliche Dienstschluss schon donnerstags um 12 Uhr mittags stattfindet? Also, ewig, diese Kerle, das geht mir wirklich auf den Sack. Ich will ja nur eine Faxnummer von Ihnen. Und die zuständige Person in der Abteilung für Kapitalverbrechen. Also, 80JS, das ist Dr. Manfred Wenzel. 069 155 2036. Hansi blickte auf. Dann löschte er die Kennung aus seinem Computerfax-Programm, um keine elektronischen Spuren zu hinterlassen, und setzte einen Brief an die Frankfurter Staatsanwaltschaft auf. Sehr geehrte Damen und Herren, der Bundestagsabgeordnete Dr. Alexander Bunge, Wahlkreis Frankfurt am Main, ist Opfer einer Falschmeldung geworden. Dem Journal, das die entsprechende Meldung abgedruckt hat, liegen keinerlei Beweise dafür vor, dass Bunge sich über das Internet mit Kinderpornografie versorgt hat. Anne wachte erst gegen Mittag auf. Das erste Mal seit Jahren hatte sie verschlafen. Es war so still hier oben. Keine Kuh muhte, kein Schaf blökte. Keine Rehner, kein Geschirrstoff, keine wild gewordenen Gänse und röhrenden Traktoren. Das ist der Anschluss 030-334-3226, Peter Zettel. Falls Sie eine Nachricht für mich haben, sprechen Sie bitte nach dem Beep. Peter, hier ist Anne. Es ist Samstag. Melde dich. Ruf mich bitte an, ja? 030-857-06-317. Ich muss dich sehen. Das Haus in der Kollwitzstraße war kein Plattenbau, wie sie befürchtet hatte. Aber auch keine frisch renovierte, solvente Mieter herausfordernde Villa, sondern ein Mietshaus aus der Gründerzeit mit verwitterter Fassade. Links und rechts des Haupteingangs befanden sich Läden, von der Art, wie sie zum Flair des Prenzlauer Bergs gerechnet wurden. Im Hauseingang wehte ihr der Duft von Schimmelpilz und 50 Jahren Vernachlässigung entgegen. Am Klingelbrett waren Namen wie Nuschke, Rödinger, Zilowski und Öcekinzi zu lesen. Hier wohnte Peter Zettel offenbar nicht. Zögernd ging sie durch den Flur dem Hintereingang entgegen. Die Breite des Hofes nahm ein Werkstattgebäude aus der Gründerzeit ein, unverputzt aus gelben und roten Klinkern, auf dem noch die Schriftzüge Werner Engelmann Großhandel zu erkennen waren. Anne ging zur breiten, vergitterten Werkstatttür. Sie drückte auf die Klingel, neben der ein Papierschild klebte, auf dem sie ein P-Punkt-Zettel auszumachen glaubte. Drinnen erklang ein unmelodiöses Scheppern, dann Stille. Dann hörte sie das Geräusch langsam näher kommen. Es war ein matter, schwacher Laut, eine Art Winseln. Das Winseln ging in ein Kläffen und dann in ein leises Heulen über. Dann fiel es ihr wieder ein. Damals, in der Wahlnacht in Bonn, im dunklen Treppenhaus. Peter hatte den Finger auf den Mund gelegt, pst, niemandem weitersagen, geflüstert und sich dann hochgereckt, bis seine Hand den oberen Rand des Türrahmens erreicht hatte. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und fuhr mit der Hand über den Türrahmen. Richtig, auch hier lag ein Schlüssel. Als sie die Tür mit zitternden Fingern öffnete, hockte hinter der Tür ein großer, schwarzer Labrador und blickte sie hechelnd an. Es roch nach ungelüfteten Räumen, Essensdünsten und Hundepisse. Ist da wer? Anne versorgte den Hund mit Wasser. Ein gutes Dutzend Dosen Hundefutter stand in einem Regal in der Küche gestapelt. Kriegst du jetzt mal was zu essen? Die Tür rechts stand halb offen. Das Bett war gemacht. Auf dem Stuhl lag eine blaue Jeans, darunter Jogginghose. Ja, jetzt schon noch erwarten. Gegenüber vom Schlafzimmer befand sich das Wohnzimmer. Hier, schwarzes Ledersofa, jo. Musikanlage und Fernseher. Hm? Daneben ein kleiner, dunkler Raum. Von etwas, das wie ein Schreibtisch aussah, flackerte ein grünes Licht. Unter dem Tisch leuchtete es rot und grün. Ein Computer. Als sie dem Hund das Halsband aus der Schnauze nahm und es ihm umlegen wollte, spürte sie unter ihren Fingern ein ledernes Täschchen. Ich heiße Amber. Ich wohne bei Peter Zettel, Kollwitzstraße 54. Also komm, jetzt gehen wir mal raus. Ja, komm, Amber. Mit allem Möglichen hatte Jonathan Frey gerechnet. Nur nicht damit, dass er die blonde Frau von gestern Abend so schnell wiedersehen würde. Und auch noch an diesem Ort, Kollwitzstraße 54, Hinterhaus. Was hatte sie in der Wohnung eines Mannes zu tun, der nach allem, was er wusste, entweder ein Spinner oder ein Betrüger oder beides war? Zettel war weder gekommen noch gegangen. Nur sie. Was hatte sie dort zu suchen? Was hatte sie mit dem Mann zu tun? War sie die Frau, Freundin, Geliebte? Was wusste sie? Die blonde Frau, die Anne Burau hieß und Bundestagsabgeordnete war. Trotz der schlechten Luft im Flughafen fühlte sich Karin stark, leicht und beschwingt. So euphorisch wie schon lange nicht mehr. Es musste daran liegen, dass sie wenigstens für ein paar Tage erlöst war vom Trott und sich auf dem Weg in eine Stadt befand, in der Aufbruch herrschte. Und nicht das langweilige Business as usual. Im Taxi lehnte sie sich in die Polster und ließ Bäume und Hausboote am Hohenzollernkanal und die hochherrschaftlichen Mietshäuser an der Spree an sich vorbeitragen. Kriminalistik und Öffentlichkeit hieß das Thema der Tagung. Es referierten ein paar interessante Frauen und ein paar nicht minder interessante Männer. Und ich muss mich auf die Spuren des toten schwulen Freundes meines schwulen Kollegen begeben, dachte sie. Am Tagungsort angekommen, platzte sie in die erste Kaffeepause des Vormittags hinein. Karin! Karin Stark! Erzähl mir nicht, dass du dich nicht mehr an mich erinnerst. Nein. Frankfurt, Hörsaal 4, Vorlesung von Buddeberg über Grundlagen der Rechtsphilosophie. Frank Sonnemann, damals viertes Semester Soziologie, heute Berliner Redaktionsleiter des Journal. Und, wie hast du mich wiedererkannt? Du bist unverwechselbar. Außerdem habe ich dich im Fernsehen gesehen, auf der Pressekonferenz nach der famösen Seebestattung. Karin erinnerte sich ungern an den Auftritt. Lachhaft, was die Journaille daraus gemacht hatte. Aus den paar Knochen, die sie hatten einäschern und in die Ostsee werfen lassen. Vor Kiel, auf Kosten des Steuerzahlers für 5.600 Mark. Hätten sie das Skelett vielleicht noch länger aufheben sollen? Es hatte schließlich bereits 54 Jahre lang herumgelegen. Erst 27 Jahre unter der Erde am Lehrter Bahnhof in Berlin, zuletzt weitere 27 Jahre in einer Plastiktüte in der Asservatenkammer der Frankfurter Staatsanwaltschaft. Man hatte einfach nicht gewusst, wohin mit den Überbleibseln, den Resten von Hitlers Vize, Martin Bormann. Hätten wir die Knochen vielleicht in die Restmülltonne stopfen sollen? Oder dachtest du an ein Staatsbegräbnis? Ich freue mich, dich wiederzusehen. Das ist alles. Frank, es gab da vor einigen Wochen eine Meldung in eurem Blatt über Alexander Bunge, Mitglied des Bundestages. Was ist damit? Woher hattet ihr die Information? DPA-Meldung. Schiffer hat daraus einen Mehrzeiler getextet. Tut einem natürlich leid, wenn sich dann einer gleich umbringt. Was ist dran am Gerücht, dass die Meldung falsch war? Falsch? Das glaube ich nicht. Aber ich werde das sofort überprüfen lassen. Tu mir den Gefallen. Willkommen. Und wieder war Hansi Becker drin in Zettels Computer. Zettel hielt sich offenbar regelmäßig in einschlägigen Datenbanken auf und war Gast im Katalog der Staatsbibliothek. Hey. Colt nannte sich ein weiteres Lesezeichen. Neugierig klickte Becker sich ein. Er landete bei einem Militaria-Händler. Nach einem kurzen Blick in die seltsame Welt der Waffenfetischisten verließ er das Internet und wechselte in das Verzeichnis von Zettels Textdateien. Unter dem Namen Brot fanden sich säuberlich aufgelistet alle Beiträge, die Zettel nach Beckers Wissen in den letzten Monaten geschrieben hatte. Das war nicht weiter interessant. Müll nannte sich ein anderes Verzeichnis. Eine Liste mit Daten und Zahlen, mit denen er nichts anfangen konnte. Hinterher konnte er nicht mehr sagen, warum er dann noch den Ordner namens Rente angeklickt hatte. Er hatte jedenfalls nicht erwartet, etwas Interessantes zu finden, weshalb er erst nicht begriff, wieso die einzelnen in diesem Ordner enthaltenen Dateien jeweils den Namen eines der Redaktionsmitglieder des Berliner Büros vom Journal trug. Das ist nicht wahr. Zettel hatte zu jedem und jeder fein säuberlich erarbeitete Dossiers angelegt. Er fand absonderliche sexuelle Gewohnheiten, Alkoholismus, Finanzprobleme und Seitensprünge. Becker lehnte sich zurück und starrte auf den Bildschirm. Er wusste noch immer nicht, wer die Meldung über Bunge gefälscht hatte. Aber die Antwort lag ziemlich nahe. Die ersten Tropfen fielen, als sie in die Kollwitzstraße einbog. Sie war ziemlich nass, als sie die Tür aufschloss und der Hund sie überschwänglich begrüßte. Dann hörte Anne die Musik. Friedrich Liszt hatte Les Préludes komponiert, bevor die Welt auch nur ahnen konnte, für was sie einmal das Vorspiel abgeben sollte. Für die Sondermeldungen der Wehrmacht von den Kriegsschauplätzen des Zweiten Weltkriegs. Die fordernden, düsteren Klänge sollten die Deutschen auf all das Große, auf all das Existenzielle einstimmen, das der Führer ihnen versprochen hatte. Anne raffte allen Mut zusammen, stand auf und ging zum Treppenaufgang. Ist da wer? Es war niemand da. Nur der CD-Spieler hatte sich eingeschaltet und das wiederholt, was sich zuvor ein anderer mit beträchtlicher Lautstärke angehört haben musste. Peter Zettel. Sie legte Emma das Halsband um. Kaum vor der Tür riss die Hündin so heftig an der Leine, dass sie ihr entglitt. Wie ein schwarzer Blitz raste Emma davon. Emma! Emma, komm zurück! Oh, Emma! Schreien war immer zwecklos. Anne ging erst schneller, dann lief sie. Noch konnte sie Emma sehen. Das Tier rannte in einen Eingang, der sich wie ein dunkles Loch in einem Hügel mitten auf einem großen Platz auftat. An der Eingangstür saß eine junge Frau, vor sich eine Geldkasse. Der Hund ist gut, laufen Sie mir hinterher, wa? Nach einigen Metern musste sie anhalten. Aus dem Tageslicht kommend, hatte sie im Dunkeln die Orientierung verloren. Nach allem, was sie sah, befand sie sich in einer großen, aus hellrotem Klinker gemauerten Halle, aus der Abzweigungen nach links und nach rechts führten, in noch tieferes Dunkel. Amber? Ohne nachzudenken, wandte Anne sich nach links. In einem fahlen Licht, dessen Quelle sie nicht erkennen konnte, tastete sie sich Amber. An feuchten Klinkerwänden entlang, vorbei an Eisentüren, die mit schweren Fallriegeln verschlossen waren. Sie hörte Schritte vor sich. Amber. Sie ging schneller, dann begann sie zu laufen, in wachsender Panik. Ihr Herz raste. Sie hatte das Gefühl, im Kreis zu laufen, weiter, immer weiter. Als irgendwann ihr Arm etwas streifte, etwas Warmes, etwas Lebendiges, wie sie sich einbildete, schrie sie laut auf. Bevor das Echo ihres Schreis zu ihr zurückgerollt war, hatte sie jemand von hinten gepackt, ihr die Hand auf den Mund gelegt und sie in eine Nische gezogen. Ruhig. Beruhigen Sie sich. Ich tue Ihnen nichts. Er nahm die Hand von ihrem Mund. Wovor auch immer Sie Angst hatten, das ist vorbei. Das war der Amerikaner. Was wollen Sie von mir? Amber. Falsches Passwort. Sie haben keinen Zugang. Was? Das gibt's doch nicht. War Zettel zurückgekehrt und hatte gemerkt, dass sich ein Fremder in seinen Computer eingeloggt hatte? Hatte er den Zugang gesperrt? Unlogisch. Zettel hätte beim geringsten Verdacht einfach das Passwort geändert. Verdammt. Es hatte sich eine andere Person an den Rechner herangemacht. Hatte nicht wie er das Glück gehabt, das richtige Passwort zu finden und damit den Computer blockiert. Auch für ihn. In wachsender Frustration starrte Becker auf den Bildschirm. Instinktiv reagierte er auf das leise Geräusch und auf den Lufthauch, der von der Tür her kam. Zettel, dachte er und wollte sich aufrichten. Die Kugel traf ihn mitten in der Bewegung und fegte seinen Kopf zur Seite. Aber das spürte Hansi Becker schon nicht mehr. Nichts als die Wahrheit. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Anne Chaplet. Bearbeitung Walter Adler, Komposition Pierre Oser. Teil 1. Erzähler Gerd Heidenreich. Anne Burau, Christa Posch. Peter Zettel, Stefan Bismayer. Paul Bremer, Axel Milberg. Frank Sonnemann, Kai Taschner. Hansi Becker, Heiko Ruprecht. Karin Stark, Eva Gosiewicz. Manfred Wenzel, Stefan Zinner. Mechthild Zang, Cornelia Boje. Jonathan Frey, Ernst Jacobi. Lili E. Meyer, Franziska Ball. Edith Manning, Marion Breckwold. Und viele andere. Ton und Technik, Hans Scheck und Angelika Haller. Regieassistenz, Christina Hensel. Regie, Walter Adler. Produktion Bayerischer Rundfunk 2005.